Wenn das Gebet solche Kraft hat, was bedeutet es dann, dass unsere Bitten oftmals nicht erhört werden? Gibt es ja auch. Unsere Bitten werden oftmals nicht erhört, weil wir entweder um etwas bitten, was unserem ewigen Heil nicht dienlich ist, oder weil wir nicht so bitten, wie man es tun soll. Ja. So wie bei den Menschen, bei den Eltern. Ja. Und das Kind bittet, Papa, Papa, möchte im Brunnen springen. Bitte, darf ich mal probieren? Möchte im Brunnen reinspringen? Der Papa deppert sein, weil er sagt, ja, probier mal. Wird es nicht gewähren, diese Bitte. Weil er weiß, dass das nicht dienlich ist hier dem leiblichen Heil. Ja, zum beim ewigen Heil, wo wir uns natürlich weniger auskennen, der liebe Gott, aber der alles weiß, alles verfügt, er weiß, was uns gut tut und was nicht zu unserem ewigen Heil. Die Gnadenwahl ist eben dem lieben Gott völlig überlassen. Ja. Oder weil wir nicht so bitten, wie man es tun soll. Ja, es gibt verschiedene Voraussetzungen, Eigenschaften fürs Gebet. Kommt dann hier noch ein bisschen im Detail hier. Wer stolz betet, ohne Demut oder nicht ausdauernd betet, kann nicht rechnen, dass er das erhält, was er will. Vor allem die Rettung, die Gnade der Beharrlichkeit, die letzte Gnade, kann man sich nicht verdienen, so wie die erste Gnade. Das wäre Pelagianismus, das zu behaupten, ein englischer Mönch, Pelagius, der diese Irrlehre verbreitet hat, schon zur Zeit vom heiligen Augustinus, der hat viel dagegen gepredigt und so weiter, geschrieben, der Gnadenlehrer, heiliger Augustinus. Und die letzte Gnade kann man sich auch nicht verdienen, aber man kann sie nach den Theologen unfehlbar sicher erbeten von Gott. Sie sich erbitten. Aber dann muss man eben immer darum bitten, tagtäglich. Gnade der Beharrlichkeit bis ins Ende. Wenn man die erste Gnade oder die letzte Gnade verdienen könnte, ne, ein großes Problem im Rest von der Gnadenlehre. Wäre eben nicht alles Gnade, ganz einfach gesagt.